Für euch Mondsüchtigen da draußen, mein Name ist Gordon von Project Moon Circle, Feines Digo und HV.de. Ihr hört die Sunday Evening Show mit Rick Collet. Herzlich willkommen zur Sunday Eve Show, eine neue Ausgabe der Freshly Squeeze, 60 Minuten Play FM und Colo Radio mit ja, all den Neuheiten, die ich so gefunden habe, die mir herangetragen wurden. Beginnen werden wir die ganze Sendung mit Project Moon Circle, die ich sehr lieb gewonnen habe, weil die Musik auch stimmt. Und Gordon, der Labelchef, war auch so freundlich und hat die ersten Worte gesprochen. Mein Dank an dieser Stelle nach Berlin. Von Project Moon Circle jetzt zwei Tracks vom Künstler KRTS, Whatever und Hold On, sind rausgenommen aus der Hold On EP, die nächste Woche veröffentlicht wird, hat insgesamt 6 Tracks und danach geht es mit Long Arm weiter. Der Gute bringt Ende des Monats sein neues Album auf den Markt, nennt sich Organic. Und da gibt es auch 2 Tracks, When We Fall, das ist mit Christina Maria, die auch schon hier in der Sendung war, und danach Letter from the Space. Und danach, ja, lasst euch überraschen. Dazu einfach nur sagen, wunderschön. Deshalb auch hier heute in der Sendung, der Sandy Eve Show, Rick Collier am Mikrofon. Sollte natürlich auch mal gesagt werden. So, Long Arm geht dem Ende zu, Project Moon Circle geht weiter und zwar mit einem ganz besonderen Künstler, der eigentlich Star auf Project Moon Circle, Robert Koch. Ja, Koch, wir sind ja im Deutschen. Robert hat ein neues Album, nennt sich The Other Side, kommt nächsten Monat, ist ein wenig anders als die der vorherigen, ja, The Other Side drückt es aus, aber dazu später mehr, denn Robert ist im Interview, er wird hier noch ein wenig was sagen, nicht live, das wurde aufgezeichnet, er war hier in Dresden in der Scheune und die Besonderheit ist, nicht ich habe interviewt, gut, ich habe auch ein paar Fragen gestellt, Xavier's Back war mit am Mic. Aber jetzt will ich mal ruhig sein. 6 Tracks vom Album The Other Side warten auf euch und ja, viel Spaß. Welcome to the Sunday Eve Show. We're gonna play you some classical jazz from... No, actually, this is Thavius Beck. We're here in Dresden. I got my good friend Robert Koch with me, my good brand new friend. Tell me about your new record. Well, it's called The Other Side. It's gonna come out October 7th on Project Moon Circle. And it's my third album, and it's called The Other Side because it is a little bit different than my previous records. So it's a little bit more melodic. I read actually a pretty nice review about it the other day on a blog, saying it's a bit more Koch and less robot. You know what I mean? So it's like it's a more personal record in a way, and it also dares to be like emotional or whatever. You know, it's like less like maybe cool in that beatmaker nerd, like, you know what I'm saying? Like maybe some people will be like, yo, where's all that craziness gone? You know, like, why are there so many vocals on the record or whatever, you know? But I didn't want to make like another beatmaker record or whatever that means. What is that, a beatmaker record? I never saw myself as a beatmaker. I'm a music producer. I make more than just like kicks and snares, you know what I mean? And although some people see me as like part of like this beatmaker movement with like Finest Ego, and I played Low End Theory also, and like I'm kind of in that scene a little bit, and I do work with these artists, and I like all the guys in that game also, but I don't like limit myself to that, you know, and I never did, and that's why with that new record I kind of want to make clear that it's about music for me and not about styles, you know. I don't want to call it like wonky this or post dubstep that, you know what I mean? I want to be like beyond these like draws and pigeonholes, you know. So that's what The Other Side is all about musically. Davies Beck, Robot / Robert Koch on The Sunday Eve Show. They try to catch me to replace me with someone I can't be, someone new, someone. Robert, I listened to your Other Side, and I would say it's smoother than the albums before. On your gigs in the club, do you play tracks from the Other Side, or is it only a home listening album? What would you guess? Interesting question, which I was just asked outside on the table by the girlfriend of the guy who runs the label, because she really loves the record, but she's like, when you play out, it's much harder and it's more energetic and stuff, so how are you gonna like put that on the stage? But anyways, like, we're gonna perform the songs live, all the quiet songs, all that stuff. When I play out on myself, it always happens that I'm like booked sometimes in a headliner spot to play late. And it's always more about the energy, you know, that it's like 3 in the morning and yeah, I just gotta hold it down, you know. So I play remixes and I'm just a bit more energetic than on the record. But I would actually love to do like a concert, like a 10 p.m., you know, seated audience, and play that whole record the way it is, you know. Let's see, I mean, if the record makes a little bit of a noise in the world, then maybe I get booked to do that as well. Because usually I get booked to play, well, clubs, you know, where you play a different kind of music. Also your music, but like the more bass heavy and the more energetic tracks that you have in your selection. You're completely right. I would love to play that record just the way it is and have like people sit down and listen to it. Oh, What's your favorite track on your new album? Wow, that's a really heavy one. I think it is. It's a track called Night Sky, because it sounds really very much different from everything else I've done. Davies Beck, Robot / Robert Koch on The Sunday Eve Show. Thanks a lot, Robert Koch. Hi, this is Zeb from Wolf and Lamb, and you're listening to The Sunday Eve Show. Als ich den Track hörte, kann euch sagen, ein tolles Gefühl. Das ist Nico oder Nicolas Jar. Hey Boy ist eine Wolf & Lamb Black und ich kann nur sagen, die Black Series von Wolf & Lamb, ein Traum. Vielleicht mögen das nicht alle, ich mag es sehr. Jetzt hier Hey Boy, wie schon gesagt, Wolf & Lamb Black, die Number 10, sind genau drei Tracks und alle drei spielbar und fürs Herz, für die Seele. Wunderbare Musik, Nicolas Jar, brauchen wir nicht viel dazu sagen. Das Ganze hier im Wolf & Lamb Double, denn als nächstes kommt Aquarius Heaven mit Can't Buy Love, ist eine EP,

From Solomon, and he makes really good boom boom. Ja, boom boom mit boom boom gibt's weiter. Das Intro hat's gesagt, ist auch mit auf der Challenge Everyday EP drauf. Die Künstler sind Solomon und Stimming. Was ihr jetzt hört, ist See You Everyday Alone von Solomon auf Dynamic Music. Und wird nächste Woche auf dem Markt erscheinen. Schön ist Dinky, This Is Your Heart und entnommen der Time To Lose It EP, die im September, ja, ist schon draußen, gibt es auf Vinyl, ich habe sie sogar schon gekauft, yeah, weil, ja, zauberhaft einfach, Time Is Your Heart, Tekka und Time To Lose It sind die anderen beiden Tracks, die auch nett sind, aber halt für die Sendung ich jetzt nicht herausgepickt habe. Dinky ist ja jetzt keine Unbekannte. Sie hat auf diversen Labels veröffentlicht. Cocoon, Wagon Repair. Dort hat sie das Album Anemic veröffentlicht und The Resident Advisor hat es als Album of the Year 2010 betitelt. Crosstown Rebels ist sie mit vertreten, unter anderem auf der Get Lost 4. Damien Lazarus hat da einen Track Owls herausgepickt und mit in die Compilation reingebracht. Aber ich wollte nicht so viel quatschen, der Track ist so gut, ihr müsst den genießen, von daher bin ich jetzt ruhig und yes! Thank you. Wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Die Stunde ist schneller rum als gedacht. Und jetzt gibt es noch ein Spezial, auch mit Interview. Alejandro Mosso ist mal wieder in der Sendung. Er hat ein eigenes Label. Grund genug, da mal zu bohren, ihn zu fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ja, Alejandro war auch hier mal mit einer Stunde Sandy Eve. Jetzt im Freshly Squeezed Mosso One nennt sich das Ganze. Aber ich bin ruhig. Lass mich ihn selber reden. Viel Spaß. This is your mind. This is your mind. This is Alejandro Mosso. You are listening to Sunday Eve Show, and we are presenting two tracks of my own label. I'm happy that you are listening to this and I hope you like it. Thank you. Alejandro, the second time, the Sunday Eve show. I'm very happy to have you here in the interview. Yeah, me too. Thank you very much. How are you? I'm fine. Just back in Berlin again after a few days of traveling. I heard that you have your own label called Mosso. Is it right? Yeah, well, I say it's a label, but I'm not sure if it's really a label. It's more like... Can I say it's a space for releasing my own music? It's just I would put few releases out per year with this the most special tracks, I would say. Now we have the Mosso One with two tracks and I guess two really nice tracks from you. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. And yeah, what would you say about your first release on Mosso? These two tracks are not really new tracks. It's tracks that I did maybe 1 year ago. I started them maybe 1 year ago, a bit more even, and they've been working in process for all this time, and I finished obviously the last mixes just 1 month before, 2 months before. But well, these two tracks, I mean, the first one, Orwurm, was in German. so I guess in German it sounds really obvious, the title, and but for me it was not so obvious, you know, when you say it, and I'm not German speaking, so, and I was kind of some kind of research, and I found out that the first guy who discovered this psychological phenomenon of these drugs that stayed in your mind and you can't put them out of your brain, it was a German guy, so he put the name Orwom. So when I hear this track, the A side, I was feeling this, that it's a melody that I can't put out of my mind after. So I really thought it was like a concept track for this. And as well, it becomes like a good opening for the label. Maybe it wouldn't be like a normal A track that usually has to be for the dance floor, a bit more effective. This one is really sweet and it's more like an introduction to a story that I hope it will be a longer story with the label, I don't know. But it's more like, yes, as I said, it's a beginning of a project. It sounds like this, like an introduction. And on the B side is the other one, Caracoles. This means in English, I don't know the exact word for caracoles, but it's this kind of roads that like zigzag, you know. And well, the track it's also quite sweet and with all these melodies, marimba style, and somehow I think it represents a good moment of my life. I don't know why, but these two tracks, they fit together quite well. They have this some people call it ethnic, but I'm not sure if it's ethnic or what, but yes, this kind of sweet melodies and voices that they are meaningless, you know, they are not saying words or something special, they're just like blips from voices. And I think they fit good together, and probably the next release will be quite different, I guess. It doesn't have to be on the same style, so that's what I was talking to you about, that this freedom that only your own label can give you. Producing currently on your second release on Mosso? Well, I have a bunch of tracks from the last month, so I would really need to choose two of them. Yes, I have already a bit an idea of what will be the next one. Probably will be a bit more techno and a bit more dry and less sunny, maybe more for the winter and something. Okay, and when is the release date of Mosso 1? This one will come out the 26th of September, and will be the first 2 weeks on vinyl, and then we will put it out also in MP3. We'll be right back. I'd like to thank you very, very much for your time. No, thanks to you for the support and for spending all this energy to do the show. It's cool. Thank you. Hey there, this is Electronic from iPoly Music. I recommend Rick Collet's Sunday Eve Show, as I've been his guest several times since years, and I guess to come back someday and play music for you again. Bye! Mein Dank an dieser Stelle dem Electronic für dieses wirklich super schicke Jingle. Und da sind wir in der zweiten Stunde, die Extra-Stunde im Podcast, vollgestopft mit noch mehr guter Musik, die demnächst kommt und auch eingekürzt, weil die Tracks, die sind heutzutage so lang, das hätte ich alles nicht geschafft, da hätten wir jetzt 4 Stunden noch und das geht nicht. Von daher eng gepresst, viel reingestopft, im Hintergrund hört ihr Four Code, Space Ballad, featuring Agnes Brito auf Crosstown Rebels. Kommt Anfang Oktober. Me, my girl, my mates are all getting started. Tonight will be a hell of a party. Music starts and there we go again. Let's all make it. Looking ist auf der Fall Up to the Sky featuring Maya Hatch EP, sind 3 Tracks und erscheint auf Supplement Facts bzw. ist schon erschienen. Hier ja, viel Spaß! Hi, this is Inside. You're listening to the Sunday Eve Show featuring Hot Flush Recordings. Scuba. Ehrlich gesagt hätte ich das nicht erwartet. Hot Flush Recordings ist das Label, sein Label. Warum ich es nicht erwartet hätte, ja, wie Dubstep hört sich das für mich nicht an, aber dennoch, ich habe es mit reingenommen, ist erfreulich, schick, Scuba. Und wer es nicht weiß, wir hatten das Hot Flush Recordings Special letztens hier in der Sendung vom Inside, dann das Jingle nochmal. Danke, wer es nicht kennt, schaut mal im Internet, soundcloud.com/Kulair, da ist die Sunday Eve Show vertreten im Archiv. Da kann ich nur sagen, graben und reinhören, in was gefällt. Also wenn etwas sicher ist, dann dass Crosstown Rebels richtig gute Musik auf den Markt bringt und momentan auch richtig viel. Messio Plex ist das, Sweating Tears EP und zwar Can't Leave You mit Tale of Us Remix. Ist auch nur eine 3-Track-EP, einer davon der erscheint, nein, ist schon erschienen, war jetzt Anfang September und Messio Plex ja auch ein Liebling in meiner Musicbox, von daher hier in der Sendung und ich wünsche euch viel Spaß. Thank you. Future Boogie Recordings, das Label Waves and Strays, Artist and Feel, der Track erscheint die kommende Woche, ist die Future Boogie Recordings 3 und ist auch nur mit zwei Tracks dann draußen, neben eben Feel, was ihr im Hintergrund hört, Be Patient. Ja, checkt it out! Got it. Das ist Miguel Campbell und eine Hot Creations, die Number 11. Ja, hot, hot, hot. Genau das ist es. Erscheint auch kommende Woche und yeah, ich kann es euch nur sagen. Baby, I got it. Baby, I got it. You want it, come on and get it. you want it, come on and get it. Baby, I got it, you want it, come on and get it. Baby, I got it, come on and get it. Baby, I got it, you want it, come on and get it. Hier hört ihr die The Midnight Perverts. Hooker Store ist der Titel der am 30. September erscheinenden EP. Und zwar auf Dame Music. In Deutsch würde ich Dame sagen. Ich habe mir Hooker's Door geschnappt, wie der Name der EP ist. Gibt es auch dann noch als Miss Jules Remix und noch einen anderen Track, Helia. Check it out! Lassen wir es krachen mit Björn Wilke and Someone Else. Das Ganze nennt sich Rainbow Bridge und erscheint auf Get Physical Music. Ja, Minimal Tech House, so wie es da gerade vor mir steht, kommt als 4-Track-Single mit einigen schönen Remixen. Und ich habe selber auch nicht hier das Original geschnappt, sondern den Aki Bergen Remix. Weil der für mich einfach mehr kickt, geht nach vorn und ist was für den Club. Werde ich bestimmt demnächst auch dabei haben, wenn ich wieder spiele. Aber jetzt bin ich ruhig, genießt den Track. Every higher thought and every higher action that each of us participate in builds that bridge. and lead us across that bridge, and everybody all over the world is going to pick up on that. So we're all counting on you, and here's your chance, and the rainbow will be here in a few minutes. Haben wir noch etwas sehr energiegeladenes. Der Künstler nennt sich Rainer und was ich hier spiele, nennt sich 27th Womb und kommt mit der 8000 Feet Up EP. Jetzt lasst mich schauen, ja, Ende dieses Monats. Das Ganze erscheint auf Serialism Records und Rainer. Ich habe kurz mal geschaut, in Barcelona geboren, dann in Kalifornien aufgewachsen und nach London hat es ihn verschlagen 2007. Ich finde die EP, die da kommen wird, richtig gut. Diesen Track, 27th Womb, ja, hat es mir irgendwie angetan und ich hoffe, ihr seht dies ähnlich. Viel Spaß! Dies ist eine Left Room Limited, die Nummer 19. K-Sound, der Artist und die Single, die da, oder sagen wir EP, Do You Remember Who You Are? Der Track, den ich hier spiele, nennt sich T-E-I-O und released ist September 2011, also diesen Monat, wenn der ist schon draußen. Hier genießt T-E-I-O. Jetzt wird es technoider. Das ist Afdemin, die Please EP, und zwar Farnsworth House, auf Curl Recordings herausgekommen. Ab geht's. Dies ist auch noch eine wunderschöne Single. Mikkel Metal, der Artist, auf Tardaleo Records, die Nummer 19. Cassini Masurski heißt das gute Stück, und ich habe Cassini gespielt. Thank you. Nachfolgend geht es mit dem Compilation Special weiter. Es sind genau drei. Die Summer Soundtrack EP auf Left Room ist in meinen Augen eine Compilation, also eine Zusammenstellung verschiedener Künstler. Dann die One Records 10 gibt es als Part 1 und Part 2. Ich habe zwei Tracks von beiden herausgepickt und am Ende die Get Lost 4, mixed by Damien Lysterus auf Crosstown Rebels. Ja, Crosstown, mein Label. Das Ganze im Non-Stop-Mix. Ein wunderschöner Ausklang, finde ich, für diese Sunday Eve Show. 2 Stunden heute. Eine Stunde gesendet auf PlayFM und Colorado, die zweite Stunde jetzt hier im Podcast. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Im Oktober bin ich wieder on air mit einer neuen Sendung. Ich denke, dann wird gleiches Prinzip zur Tagesordnung gehören. Viele, viele Neuheiten vorstellen. Macht ja auch Spaß. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ja, empfehlt mich weiter, sagt es weiter. Facebook, Soundcloud, Mixcloud, PlayFM, Regulär, On Air. Ihr findet mich, ist ja kein großes Geheimnis. Wer mich mag, der sagt Like, ich sag Danke und Bye Bye.

Take it.